Einheit 11. Mauer, Grenze, grünes Band. 4. Deutschland und mein Land. Joel Lita. Mein Land war vor 100 Jahren eine deutsche Kolonie. Sie nannten es Deutsch-Südwestafrika, aber nach dem Ersten Weltkrieg mussten die Deutschen gehen und die weißen Südafrikaner kamen. Wir hatten die gleiche Apartheid wie in Südafrika. Lange gab es Krieg. Mein Land ist seit 1990 unabhängig. Noch heute kann man in einigen Teilen des Landes Erinnerungen an die deutsche Kolonialzeit sehen. Und es gibt auch noch Familien, die ursprünglich aus Deutschland kamen.